Abschnitt 8 aus David Copperfields Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel. Ich fange auf eigene Hand zu leben an und finde keinen Gefallen daran. Teil 1. Ich kannte jetzt genug von der Welt, um fast über nichts mehr zu erstaunen, aber es wundert mich dennoch einigermaßen, dass man mich so leichtfertig in einem solchen Alter verstieß. Ein Kind von vortrefflichen Fähigkeiten, mit großer Beobachtungsgabe, von leichten Begriffen, lernlustig, empfindlich, sieht es fast wunderbar aus, dass sich niemand meiner annahm. Aber es kam niemand und ich wurde in meinem 10. Jahre ein kleiner, dienstbarer Sklave bei Murdstone und Grimby. Murdstone und Grimbys Warenlager war an der Themse in Blackfriars. Neubauten haben den Ort sehr verändert, aber damals war es das letzte Haus in einer engen Straße, die zum Fluss hinabführte und an ihrem Ende ein paar Stufen hatte, wo man ein Boot nehmen konnte. Es war ein altes, wackeliges Haus mit einem eigenen Werft, das während der Flutzeit im Wasser und während der Ebbe im Schlamme stand und voller Ratten war. Seine ausgetäfelten Zimmer, schwarz von dem Schmutz und Rauch von 100 Jahren, die halb verfaulten Fußböden und Stiegen, das Quieken und Jagen der alten grauen Ratten unten in den Kellern, der Schmutz und das Verfallene des ganzen Ortes, alle diese Dinge stehen mir jetzt noch deutlich vor Augen, wie in der bösen Stunde, wo ich an Mr. Quinions Hand zitternd unter sie trat. Murdstone und Grimby hatten mit vielen Leuten zu tun. Ihr Hauptgeschäft aber war, gewisse Paketschiffe mit Wein und Branntwein zu versorgen. Ich weiß nicht mehr, was es für Paketschiffe waren, aber ich glaube, einige derselben fuhren nach Ost- und Westindien. Eine große Menge leerer Flaschen war eine der Folgen dieses Handels und eine Anzahl Männer und Knaben war beschäftigt, diese Flaschen gegen das Licht zu halten, die Beschädigten beiseite zu legen und die übrigen auszuspülen. Wenn die leeren Flaschen alle waren, so waren gefüllte Flaschen mit Zetteln zu bekleben, zu korken, zu versiegeln oder in Kisten zu packen. Das war meine Arbeit und ich war einer der damit beschäftigten Knaben. Wir waren ihrer 3 oder 4. Meine Stelle war in einer Ecke der Niederlage, wo Mr. Quinion mich sehen konnte, wenn er sich auf das unterste Querholz seines Stuhles im Comptoir stellte und über das Pult hinweg zum Fenster hinausblickte. Hierher wurde an dem ersten Morgen, wo ich mit so guten Vorbedeutungen das Leben auf eigene Hand anfing, der älteste der bereits beschäftigten Knaben gerufen, um mir meine Arbeit zu zeigen. Er hieß Mick Walker und trug eine zerrissene Schürze und eine papierne Mütze. Sein Vater war, wie er mir erzählte, ein Gondelführer und ging mit schwarzem Samtbarett im Zuge des Lord Mayor. Einen meiner Arbeitsgenossen stellte er mir unter dem seltsamen Namen Mehlkartoffel vor. Ich entdeckte jedoch, dass der Knabe nicht auf diesen Namen getauft war, sondern dass er ihn erst wegen seiner blassen oder mehligen Gesichtsfarbe in der Niederlage erhalten hatte. Der Kürze wegen hieß er auch Mehlig. Sein Vater war Themseschiffer und außerdem Spritzenmann in einem der großen Theater, wo eine von Mehligs Verwandten, ich glaube seine kleine Schwester, Kobolte in Pantomimen spielte. Keine Worte können die geheime Seelenqual beschreiben, als ich zu dieser Gesellschaft herabsank, wenn ich diese von nun an tägliche Umgebung mit der Umgebung meiner glücklichen Kinderjahre verglich, nicht zu reden von Steerforth, Traddles und den anderen Knaben, und meine Hoffnungen, zu einem ausgezeichneten, gelehrten Manne heranzuwachsen, vernichtet fand. Unbeschreiblich ist für mich mein damaliges Gefühl, ganz ohne Hoffnung zu sein. Die Scham über meine Lage, das unsäglich quälende Bewusstsein, dass ich Tag für Tag immer mehr vergessen würde, was ich gelernt und gedacht und was meine Fantasie erquickt und meinen Wetteifer angeregt hatte. So oft Mick Walker an diesem Vormittage fortging, vermischte ich meine Tränen mit dem Wasser, in dem ich die Flaschen spülte, und schluchzte, als ob ein Riss in meinem Herzen wäre und es bersten wollte. Die Comptoirglocke zeigte 12:30 und alles machte sich zum Mittagessen bereit, als Mr. Quinion ans Fenster klopfte und mich hereinrief. Ich gehorchte und fand darin einen starken Mann von mittleren Jahren in einem braunen Oberrock und schwarzen Hosen und Schuhen mit einem kahlen Kopf, der so glatt war wie ein Ei, und einem vollen, breiten Gesicht. Die Kleider waren schäbig, aber er hatte einen ungeheuren Hemdkragen. Der Stock war seinerzeit ein glänzendes Exemplar gewesen und hatte noch ein paar große, ehemals schwarze Quasten. Vor der Brust hing eine Lorgnette, wie ich später fand, bloß zur Zierde, denn er sah selten hindurch und konnte nichts erkennen, wenn er durchsah. »Das ist er«, sagte Mr. Quinion und deutete auf mich. »Das ist Mr. Copperfield«, sagte der Unbekannte mit einer gewissen affektierten Herablassung in seiner Stimme und seinem Benehmen, die einen großen Eindruck auf mich machte. »Ich hoffe, Sie befinden sich wohl, Sir.« Ich sagte »ja« und hoffte das Gleiche von ihm. Der Himmel weiß es, es war mir ziemlich schlimm zumute, aber es lag nicht in meiner Art, viel zu klagen, und so sagte ich, ich befinde mich wohl und hoffe von ihm das Gleiche. »Ich befinde mich ganz wohl, Gott sei Dank«, sagte der Unbekannte. »Ich habe einen Brief von Mr. Murdstone empfangen, in welchem er mich ersucht, in einem Zimmer in dem hinteren Teile meines Hauses, das jetzt unvermietet ist, und platzte der Fremde in einem Anfall von Vertraulichkeit mit einem Lächeln heraus, als Schlafstube vermietet werden soll, den jugendlichen Anfänger aufzunehmen, den ich jetzt das Vergnügen habe zu...« Hier brach der Unbekannte ab, schwenkte die Hand und steckte das Kinn in den Hemdkragen. »Das ist Mr. Micawber«, sagte Mr. Quinion zu mir. »Ahem«, sagte der Fremde, »das ist mein Name.« »Mr. Micawber«, sagte Mr. Quinion, »ist Mr. Murdstone bekannt. Er sammelt Aufträge für uns, wenn er welche bekommen kann. Mr. Murdstone hat an ihn wegen deiner Wohnung geschrieben, und er wird dich zu sich nehmen.« »Meine Adresse«, sagte Mr. Micawber, »ist Windsor Terrasse City Road.« »Ich, kurz«, sagte Mr. Micawber mit derselben vornehmen Miene und plötzlich vertraulich werdend, »kurz, ich wohne dort.« Ich verbeugte mich. »In der Voraussetzung«, sagte Mr. Micawber, »dass Ihre Wanderungen in dieser Metropole nicht sehr ausgedehnt gewesen sein können und dass es Ihnen einigermaßen schwer werden dürfte, die Geheimnisse des modernen Babylon in der Richtung des City Road zu durchdringen. Kurz«, sagte Mr. Micawber wieder mit plötzlicher Vertraulichkeit, »dass Sie sich verlaufen könnten, werde ich so frei sein, Sie diesen Abend abzuholen und in die Kenntnis des nächsten Weges einzuweihen.« Ich dankte ihm von ganzem Herzen, denn es war freundlich von ihm, diese Mühe freiwillig zu übernehmen. »Zu welcher Stunde«, sagte Mr. Micawber, »soll ich?« »Gegen 8«, sagte Mr. Quinion. »Gegen 8«, sagte Mr. Micawber, »ich erlaube mir, Ihnen einen guten Morgen zu wünschen, Mr. Quinion. Ich will nicht länger stören.« Er setzte seinen Hut auf und ging hinaus, den Stock unter dem Arme, sehr gerade und ein Liedchen pfeifend, als er das Comptoir hinter sich hatte. Mr. Quinion engagierte mich alsdann förmlich als Gehülfe in der Weinniederlage von Murdstone und Granby mit einem Salär, glaube ich, von 6 Schillingen wöchentlich. Ich weiß nicht mehr recht, ob es 6 oder 7 waren, aber aus der Unsicherheit meiner Erinnerung vermute ich, dass ich erst 6 und später 7 erhielt. Er bezahlte mich eine Woche voraus, aus seiner Tasche, glaube ich, und ich gab davon mehlig 6 Pence, damit er abends meinen Koffer nach der Winzerterrasse bringe, denn so klein er war, war er doch für meine Kraft zu schwer. Weitere 6 Pence bezahlte ich für mein Mittagsmahl, das aus einer Fleischpastete und aus einem Trunk Wasser von dem nächsten Brunnen bestand, und verbrachte die Stunde, die für dieses Mahl erlaubt war, auf der Straße. Abends zur bestimmten Stunde stellte sich Mr. Micawber ein. Ich wusch mir Hände und Gesicht, um seiner Vornehmheit größere Ehre zu erweisen, und wir gingen zusammen nach unserer Wohnung. Unterwegs machte mich Mr. Micawber auf die Namen der Straßen und das Aussehen der Eckhäuser aufmerksam, damit ich am anderen Morgen den Weg wieder zurückfinden könnte. In seinem Hause in der Winzerterrasse, die schäbig war, wie er, aber auch wie er auf äußeren Schein hielt, so viel als möglich, stellte er mich der Mrs. Micawber vor, einer dünnen und welken Dame, durchaus nicht mehr jung, die mit einem Kinde an der Brust in der Wohnung im 1. Stock saß, denn das Parterre war gar nicht möbliert und die Vorhänge waren heruntergelassen, um die Nachbarn zu täuschen. Der Säugling gehörte zu einem Zwillingspaar, und ich will hier bemerken, dass ich während meiner ganzen Bekanntschaft mit der Familie schwerlich jemals die Brust der Mutter ohne einen der Zwillinge sah. Noch 2 andere Kinder waren vorhanden. Master Micawber etwa 4 und Miss Micawber etwa 3 Jahre alt. Dazu kam ein junges schwarzes Dienstmädchen, das beständig schnaubte und als Waise aus dem benachbarten St. Lukas Armenhause kam. Mein Zimmer war unter dem Dache nach dem Hofe hinaus, klein, weiß und blau gemalt und sehr dürftig möbliert. »Ich hätte nie gedacht«, sagte Mrs. Micawber, als sie mit den beiden Zwillingen heraufkam, um mir das Zimmer zu zeigen, und sich setzte, um Atem zu schöpfen, »ich hätte nie geglaubt, ehe ich heiratete und noch bei Papa und Mama war, dass ich einmal an fremde Leute würde vermieten müssen. Aber da Mr. Micawber in Bedrängnis ist, müssen alle Rücksichten auf selbstische Gefühle vergessen werden.« Ich sagte, »Jawohl, Madam. Mr. Micawbers Bedrängnis sind jetzt gerade fast erdrückend«, sagte Mrs. Micawber, »und ob es möglich sein wird, ihn wieder herauszubringen, weiß ich nicht. Als ich noch zu Hause war bei Papa und Mama, verstand ich kaum, was das Wort in dem Sinne, wie ich es jetzt brauche, zu bedeuten hat. Aber Experientia lehrt viel, wie Papa zu sagen pflegte.« Ich weiß nicht recht mehr, ob sie mir sagte, dass Mr. Micawber Marineoffizier gewesen, oder ob ich mir es bloß einbildete. Ich weiß nur so viel, dass ich jetzt noch glaube, dass er einmal in der Marine gewesen ist. Gegenwärtig war er eine Art Platzreisender für verschiedene Häuser, machte aber wenig oder gar keine Geschäfte, fürchte ich. »Wenn Mr. Micawbers Gläubiger nicht warten wollen«, sagte Mrs. Micawber, »so müssen Sie die Folgen tragen, und je eher Sie es zu einem Ende bringen, desto besser. Blut lässt sich aus keinem Steine pressen, und auf Abschlag kann Mr. Micawber jetzt nichts bezahlen, von Gerichtskosten ganz abgesehen.« Ich weiß nicht, ob meine frühreife Selbstständigkeit Mrs. Micawber über mein Alter irre machte oder ob die Sache sie so sehr erfüllte, dass sie dieselbe sogar den beiden Zwillingen erzählt hätte, wenn sie niemand anderes gehabt hätte. Aber in diesem Tone fing sie an und redete weiter, solange ich sie kannte. Die arme Mrs. Micawber. »Sie habe sich keine Mühe verdrießen lassen«, sagte sie, »und daran zweifle ich nicht. Die Haustür war halb bedeckt von einer großen Messingplatte mit der Aufschrift »Mrs. Micawbers Pension für junge Damen«, aber ich erfuhr nie, dass eine junge Dame Unterricht genommen hatte oder angemeldet worden war. Die einzigen Besuche, die das Haus empfing, waren Gläubiger. Sie kamen zu allen Stunden und manche waren gar nicht zu bezähmen. Ein Mann mit einem schmutzigen Gesicht, ich glaube, es war ein Schuhmacher, klemmte sich jeden Morgen schon früh um 7 Uhr zur Haustüre herein und rief die Treppe herauf Mr. Micawber zu: »Nun, Sie sind noch nicht fort, weiß ich. Wollen Sie mich bezahlen? Verstellen Sie sich nur nicht, das ist gemein. Ich möchte nicht gemein sein, wenn ich Sie wäre. Wollen Sie bezahlen? Wollen Sie uns nicht bezahlen? Na?« Da er keine Antwort erhielt, so machte sich sein wachsender Zorn mit Schimpfworten wie Schwindler und Diebe Luft, und da auch das nichts wirkte, so lief er manchmal auf die Straße hinaus und brüllte von dort aus seine Schmeicheleien zu den Fenstern des ersten Gestocks hinauf, wo, wie er wusste, Mr. Micawber sich aufhielt. Bei diesen Gelegenheiten geriet Mr. Micawber vor Gram und Ärger außer sich, sogar so sehr, dass er mit dem Rasiermesser Bewegungen nach seinem Halse machte. Aber eine halbe Stunde später putzte er sich mit großem Eifer die Schuhe und ging pfeifend fort mit vornehmerer Miene als je. Mrs. Micawber war von ebenso elastischer Gemütsart. »Ich weiß, dass sie von den königlichen Steuern um 3 Uhr in Ohnmacht fiel und schon um 4 Uhr Hammelkoteletts und warme Ale verzehrte, die mit den im Leihhause versetzten 2 Teelöffeln angeschafft waren. Einmal, als eben Exekution vollstreckt wurde, ich kam da zufällig um 6 Uhr schon nach Hause, lag sie mit ganz durchwühltem Haar und natürlich mit einem Zwilling in Ohnmacht neben dem Kamine. Aber ich habe sie nie lustiger gesehen, als an demselben Abend noch bei einem Kotelett vor dem Küchenfeuer, wo sie mir Geschichten von Papa und Mama und von ihren Gesellschaften erzählte. In diesem Hause und mit dieser Familie verbrachte ich meine freie Zeit. Mein eigenes Frühstück, aus einem Pennybrot und Milch für einen Penny bestehend, schaffte ich mir selbst. Ein zweites Brötchen mit einem Stückchen Käse war in einem besonderen Fach eines besonderen Schrankes zum Abendbrot aufgehoben, wenn ich nach Hause kam. Das machte ein Loch in die 6 oder 7 Schillinge, und ich war den ganzen Tag über in der Niederlage und musste mich die ganze Woche von dem Gelde erhalten. Von Montagmorgens bis Sonnabendabends hatte ich weder Rat, Ermutigung, Trost, Beistand oder Unterstützung irgendeiner Art und von keinem Menschen. Ich war so jung und kindisch und so wenig geeignet, ohne Beaufsichtigung für mich zu sorgen, dass ich oft früh, wenn ich zu Murdstone und Granby ging, dem Anblick des zum halben Preis ausgestellten altbackenen Kuchens nicht widerstehen konnte und dazu das Geld verwandte, welches zu meinem Mittagsessen bestimmt war. Dann fastete ich mittags oder kaufte mir ein Brötchen oder einen Schnitt Pudding. Wenn ich regelrecht und gut zu Mittag speiste, kaufte ich mir einen Teller Fleisch für 4 Pence in einer Garküche oder einen Teller Brot und Käse und ein Glas Bier in einem elenden alten Wirtshause unserem Geschäft gegenüber, das der Löwe hieß. Einmal, erinnere ich mich noch, nahm ich mein Brot, das ich von zu Hause mitgenommen hatte und in Papier gewickelt wie einen Kuchen unter dem Arme trug, und ging in eines der bekannten Speisehäuser hinter Drury Lane und bestellte mir zu essen. Was der Kellner bei dem Anblick der seltsamen kleinen Erscheinung, die ganz allein hereintrat, dachte, weiß ich nicht. Aber ich sehe ihn jetzt noch, wie er mich während des Essens anstarrte und den anderen Kellner auch herbeirief. Ich gab ihm einen halben Penny Trinkgeld und ich wünschte, er hätte ihn nicht genommen. Eine halbe Stunde hatten wir zum Tee frei. Wenn ich Geld genug hatte, kaufte ich mir eine Portion Kaffee und ein Stück Brot mit Butter. Wenn ich keins hatte, erquickte ich mich an dem Anblick eines Wildbretladens im Fleet Street oder wagte mich bis zum Covent Garden Markt und beguckte mir die Ananasse. Ich ging auch gern in der Nähe des Adelphi-Theaters spazieren, weil es mit seinen dunklen Bogen ein so geheimnisvoller Ort war. Ich sehe mich noch, wie ich eines Abends aus einem dieser Bogen hervortrat und vor mir dicht am Flusse ein kleines Wirtshaus erblickte mit einem freien Platz davor, wo ein paar Kohlenträger tanzten, und ich setzte mich auf eine Bank und sah ihnen zu. Ich möchte wissen, was sie von mir gedacht haben. Ich war noch so sehr Kind und so klein, dass oft, wenn ich in ein fremdes Wirtshaus trat und ein Glas Ale oder Porter forderte, sie es mir kaum zu geben wagten. Ich weiß noch, wie ich an einem warmen Abende an das Buffet eines Bierhauses trat und zu dem Wirt sagte, »Was kostet das Glas von Ihrem allerbesten Ale? Denn es war eine besonders festliche Gelegenheit, vielleicht mein Geburtstag.« 2½ Pence, sagte der Wirt, kostet das echte Doppel-Ale. Dann sagte ich und legte das Geld hin, geben Sie mir ein Glas von dem echten Doppel-Ale frisch vom Fasse. Der Wirt sah mich an, vom Kopfe bis zu den Füßen mit einem seltsamen Lächeln auf dem Gesicht. Und anstatt das Bier aus dem Fasse einzuschenken, blickte er hinter die spanische Wand und sagte etwas zu seiner Frau. Sie kam hervor, ihre Arbeit in der Hand, und musterte mich jetzt auch. Ich sehe uns drei noch. Den Wirt in Hemdsärmeln, der sich zum Fenster des Buffets herauslehnt, seine Frau neben ihm und mich in einiger Verwirrung vor dem Gitter. Sie frugen mich vielerlei, wie ich heiße, wie alt ich sei, wo ich wohne, was ich treibe und wie ich dazu komme. Auf alle diese Fragen erfand ich, um niemand zu kompromittieren, passende Antworten. Sie gaben mir das Bier, obgleich ich vermute, dass es nicht das echte Doppel-Ale war, und als ich fertig war, öffnete die Frau des Wirtes die Türe des Buffets, beugte sich über mich, gab mir mein Geld zurück und gab mir einen Kuss, der halb bewundernd und halb mitleidig, aber recht mütterlich war. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 2. Dezember 2024.